Die evangelischen Reichsstände versuchen, sich auf eine sogenannte Konkordienformel zu einigen. Sie scheitert. Calvinismus und Luthertum bleiben erbitterte Gegner. Selbst das Hessische Haus, seit dem Tode des Landgrafen Philipp ist Hessen in drei Teile, Hessen-Kassel, Hessen-Darmstadt und Hessen-Marburg gespalten, ist nun konfessionell zerrissen. Christian I., der Nachfolger Augusts von Sachsen, regiert zu kurze Zeit, als dass sein versöhnlicher Sinn den Bund mit den Calvinern zustande gebracht hätte. Sein Kanzler Krell, der sich darum bemüht hat, wird am 9. Oktober 1601 als neues Opfer orthodoxer Unduldsamkeit nach dem Regierungswechsel in Dresden hingerichtet. Kursachsen kehrt zur Politik der Gefügigkeit dem Kaiser gegenüber wieder zurück. Dabei hatte schon der Augsburger Reichstag von 1582 gezeigt, wohin das Reich steuert. Die Katholiken erkennen gemäß dem geistlichen Vorbehalt Joachim Friedrich, dem Administrator von Magdeburg, kein Stimmrecht zu. Setzen sie sich durch, dann werden auf die Dauer bei dem stürmischen Ausgreifen der Gegenreformation die Protestanten auf alle von ihnen seit dem Passauer Vertrag eingezogenen Kirchengüter Verzicht leisten müssen. Der Magdeburger verlässt den Reichstag, nachdem er sich bekräftigen ließ, dass mit seinem Abgang über sein Stimmrecht keine Entscheidung gefallen sei. Die Protestanten aber haben sich, indem sie dies duldeten, den katholischen Ansprüchen gefügt. Durch diesen Verzicht des Magdeburger Administrators erhalten die Katholiken den Vorsitz im Fürstenkollegium. Der nächste Reichstag zieht sich schon wegen dieser Schwierigkeiten hinaus. Inzwischen findet im November 1592 ein Grenzberatungstag in Prag statt, wo aber der Kaiser die erbetene, eilige, mitleidenliche, barmherzige Hilfe gegen die Türken nicht erhält. So tritt denn doch wieder zu Regensburg 1594 ein Reichstag zusammen. Vergebens sucht der Pfälzer die Religionsbeschwerden, das Stimmrecht der Administratoren und den Kampf gegen das Umsichgreifen der Kompetenz des katholischen Reichshofrates durchzufechten. Der Sachse versagt wiederum. Wieder muss der Administrator von Magdeburg, wenn auch unter Vorbehalt seiner Rechte, auf sein Stimmrecht verzichten. Trotzdem erhält der Kaiser eine sehr stattliche Türkenhilfe. Es ist das fast ausschließliche Verdienst der Politik des Kurfürsten von Sachsen, des eigentlichen Totengräbers der evangelischen Sache und Hauptverantwortlichen für den Ausbruch des Dreißigjährigen Krieges, dass auf dem nächsten Reichstag in Regensburg 1597 wieder der Administrator von Magdeburg und auch der von Halberstadt ferngehalten bleiben. So sind die Evangelischen in die Verteidigung gedrängt. Ihr einziger großer Vorstoß in der Zeit Rudolfs II., der Übertritt des Kölner Erzbischofs Gebhard Truchseß von Waldburg zur reformierten Kirche, ist an seiner eigenen Schwäche und an der Teilnahmslosigkeit der evangelischen Fürsten gescheitert. Die Katholiken, der große Jesuitenfreund Wilhelm von Bayern voran, auch Alexander von Parma mit spanischen Truppen aus den Niederlanden, haben sich mit unüberwindlichem Elan auf Gebhard geworfen. Im Jahre 1604 setzen sie sich auch bei einer Doppelwahl in Straßburg gegen die evangelischen Domherren und den evangelischen Bischof durch. Kurz zuvor wird trotz ihres Widerstrebens die Stadt Aachen durch einen Spruch des Reichshofrates der Gegenreformation überantwortet. Die Katholiken haben inzwischen auch bereits in Bamberg, Hildesheim und Wetzlar die Gegenreformation durchgeführt. Seit über 50 Jahren ist die Reichsstadt Donauwörth lutherisch. Es gibt hier nur noch etwa 20 katholische Familien, die arm und ohne Einfluss sind. Der Magistrat wendet sich gegen die Aufnahme neuer katholischer Bürger und erschwert die Ausübung katholischer Bräuche durch das seitdem interim erneuerte Kloster vom Heiligen Kreuz. Das Kloster, das Anschluss an die Jesuiten gewonnen, wird eine Stätte der Gegenreformation. Eine von ihm in herausfordernder Weise veranstaltete Prozession führt zu Zwischenfällen, worauf der Kaiser über Klage des Bischofs von Augsburg den Schutz der Katholiken von Donauwörth und die Vollstreckung der alsbald über die Stadt ausgesprochenen Acht dem Bayernherzog Maximilian überträgt. Dieser bemächtigt sich am 17. Dezember 1607 der Reichsstadt, wo eine so rücksichtslose Rekatholisierung durchgeführt wird, dass schon 1625 die letzte evangelische Familie verschwunden ist. Zugleich wird Donauwörth, da außerstande die Kosten der Exekution zu bezahlen, eine bayerische Landstadt. Die Evangelischen fordern, ehe sie in die Beratungen eines neuen Regensburger Reichstages eingehen, eine Neubestätigung des Religionsfriedens. Indes Erzherzog Ferdinand von Steiermark, der Vorsitzende des Reichstages, will nur unter der Bedingung darauf eingehen, dass die Protestanten auf den geistlichen Vorbehalt verzichten. Nun verlassen die Pfalz, Brandenburg und 9 andere Reichsstände am 27. April 1608 die Tagung, indem sie erklären, dass sie den Besitz der geistlichen Güter unter Anwendung von Waffengewalt behaupten würden. So ist der Deutsche Reichstag durch die Verschärfung der religiösen Gegensätze verhandlungsunfähig geworden. Christian von Anhalt, der Leiter der kurpfälzischen Politik, bringt am 12. Mai 1608 die Union, einen evangelischen Verteidigungsbund auf 10 Jahre unter Führung der Pfalz mit gemeinsamer Kriegskasse zustande. Württemberg, Brandenburg, Ansbach, Pfalz-Neuburg und Baden schließen sich sogleich an. Der Badener benötigt die Stütze des Bundes besonders, da er die Regierung von Baden-Baden übernommen hat und hier das Luthertum wieder einführt, weshalb Maximilian eine Untersuchung beim Kaiser betreibt. Dem Begründer der Union, Christian von Anhalt, schwebt die Anlehnung des Bundes an den französischen König Heinrich IV. Vor, zu dem er seit der Zeit seines Eingreifens in die in Frankreich tobenden Hugenottenkriege freundschaftliche Beziehungen unterhält. Der Franzose allerdings hegt weitgehende Pläne, die sich auf die Rheinlande beziehen. Die Gefahr eines großen europäischen Krieges steigt herauf.